Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Ich bitte die kurze Verspätung zu entschuldigen. Es ist Dienstag, der 20.06.2017. Es ist 20 Uhr und eine Minute. Ich begrüße euch alle recht herzlich zum Team PolGF heute. Moderation mache ich, Aufzeichnung auch. Machen Protokoll wieder alle oder gibt es jemanden, der das gerne verantwortlich machen möchte? Gut, dann schreiben wir jetzt einfach Protokoll machen alle. Ja? Gut, war nur ein Klack. Gut, dann wären wir auch schon bei Top 0 organisatorisches. Hat jemand was? Das hört sich nicht so an. Damit wären wir bei den bundesweiten Themenwochen. Gibt es dazu irgendwo was Neues, Aufrufe, Hinweise? Michael? Ja, es zeichnet sich ja ab, dass wir die Unterschriften doch bis zum letzten Tag sammeln werden. Von daher, glaube ich, können wir mit diesen Themenwochen erst nach der Unterschriftensammlung anfangen. Frage ist auch an die anderen Gruppen, ob es da schon Vorbereitungen gibt für das Material zu den anderen Themen. Möchte dazu jemand Stellung nehmen? Das hört sich jetzt erstmal nicht so an. Dann gehen wir jetzt erstmal weiter zum Bundestagswahlkampf. Da steht als allererstes läuft. Das hört sich gut an. Was gibt es sonst noch so? Schönen guten Abend. Ja, ich musste erst was ausschalten. Ja, wir werten gerade die Marina aus. Da waren Vorträge, ein sehr langer Vortrag vom Max und auch vom Harald Franz. Da sind wir jetzt so ein bisschen am Gucken, was wir da vielleicht noch einbeziehen können, dass bei uns nicht genauso falsch läuft oder wo Fehler gemacht worden sind, dass wir die nicht unbedingt auch machen. Ist nicht so einfach. Wir gucken gerade, was man davon nehmen kann. Dann steht hier, es müssen Entscheidungen gefällt werden wegen Themen und Flyern. Die Social-Media-Kampagnen laufen an. Ich habe bestimmt schon mehrere gesehen, die auf Twitter und in Facebook weiterverteilt werden. Und dann antworte ich natürlich auch gerne auf den Post auf der PolGF-Liste. Da sollte man mir aber richtige Fragen zustellen, weil ich habe das nicht verstanden, was dort geschrieben wurde. Und das machen wir mal außerhalb. Dankeschön. Das machen wir dann mal außerhalb, würde ich sagen, weil da jetzt einfach auch die Zeit für fehlt. Ist das okay, Jürgen, oder möchtest du das hier jetzt und in der Aufzeichnung haben? Mir ist das eigentlich egal. Okay. Können wir gerne auch außerhalb mal machen. Und dann lass uns doch mal telefonieren, dann erkläre ich dir das gerne in Ruhe und Gelassenheit. Ich war ein bisschen verärgert. Das Danke bezog sich übrigens auf das guten Appetit von Bastian im Mumble-Chat. Danke, ich habe mir nämlich währenddessen jetzt noch mal kurz was zwischen die Kiemen geschoben. Alles klärchen, damit wären wir beim Piratenradio. Bastian, dein Auftritt. Herr Krone ans Mikro bitte, Herr Krone. Ja, verflixt. Immer auf die richtige Taste drücken. So, steht ja aber schon was drin. Wie immer stehen wir für TopCon gerne bereit und sagen auch Bescheid. Das andere kann man sich da gerne auch nachlesen. Die Kontaktdaten. Was haben wir bisher gemacht? So rund 300 Live-Sendungen seit Mitte Januar. Und auch als Besonderheit, deswegen steht es auch drin, eine kleine Nightshow zur Marina Kassel am Freitag. Und aus Gründen nutzen wir ja ausschließlich den Streaming-Server der AG Technik, weil YouTube ist zwar nett, aber YouTube schaltet ja immer bei GEMA verdächtiger Musik ab, ob man eine Lizenz hat oder nicht, oder wenn da zu viel helle Haut zu sehen ist, was dann durchaus mal vorkommen kann bei Veranstaltungen. Ansonsten, wer Nachfragen hat, immer nachfragen. Okay, vielen Dank. Ja, hat denn jemand Nachfragen? Das hört sich jetzt vorläufig nicht so an. Damit wären wir bei den jungen Piraten. Ist denn jemand da? Dann tun die Dinge. So, bunt. Da gehe ich davon aus, dass Alex mal wieder in Sachen Bremerhaven, glaube ich, unterwegs ist. Christos ist entschuldigt. Da gibt's Notfälle. Und damit wären wir bei Baden-Württemberg. Michi, leg los. Ja, ich habe meinen Wahlkreis jetzt offiziell auch geschafft, habe jetzt 204 bestätigte Unterschriften. Bei der Landesliste haben wir jetzt gerade einen Bestätigungsmarathon. Da wissen wir noch nicht ganz genau, ob es jetzt schon reicht oder ob wir noch ein bisschen nachsammeln müssen. Ich werde wahrscheinlich jetzt die Abende nutzen und ab und zu noch mal ein paar zusammensammeln, um einfach auf Nummer sicher zu gehen. Dann war ich jetzt 4 Tage in Leipzig beim Unterschriften sammeln, habe die ein bisschen unterstützt, dass sie für Sachsen, und habe auch ja immerhin 3 Leuten ein bisschen gezeigt, wie es geht, und ich glaube, die sind jetzt ganz motiviert, die 3 zumindest. Eventuell nächstes Wochenende werde ich vielleicht, das ist noch nicht geklärt, nach Ludwigshafen fahren, um da ein bisschen Rheinland-Pfalz zu unterstützen. Dann haben wir am 21.06. eine Krypto-Party für Journalisten, wo wir, glaube, ganz viele Journalisten auch eingeladen haben aus Baden-Württemberg. Bisher haben wir aber leider nur 1 Anmeldung, aber ich glaube, wenn man auch 1 Journalistin oder Journalisten überzeugt, ist es besser als nichts. Dann haben wir am 6.07. eine BGE-Tour-Veranstaltung, da kommt auch der Sebolino nach Stuttgart und unterstützt uns da auch dabei. Dann haben wir am 29.07. den CSD Stuttgart. Wer gerne auf CSD kommt, kann da auch, freuen wir uns, wenn da jemand auch nach Stuttgart kommt. Am 12.08. haben wir eine Veranstaltung, eine neue, die heißt Was darf die Polizei? Da haben wir 2 Juristen, die beide bei uns Parteimitglied sind, und die ein bisschen so erklären, was darf die Polizei, was darf sie nicht, worauf muss man bei Hausdurchsuchungen achten oder auch auf Demonstrationen und so weiter. Sicherlich auch eine ganz interessante Veranstaltung. Okay, vielen, vielen Dank. Vor allen Dingen auch vielen Dank für das Wochenende in Leipzig. Das fand ich unheimlich toll von dir. So, Alex ist da. Sein Mumble startet gerade erst. Wir warten noch ein Momentchen. Mein Bericht ist kurz und relativ knackig. Es tut mir leid, ich bin einfach nicht dazu gekommen, den reinzuschreiben. Ich selbst tue hier so ein bisschen Hintergrunddinge. Wahlkampf läuft, Unterstützungsunterschriftensammlung läuft. Im Moment ist im Wiki auch wohl das, was wir haben, aktuell. Es geht zäher, als wir befürchtet hatten. Und ich habe gerade heute Abend auf dem Weg nach Hause nochmal in Erlangen einen Kollegen an der Bushaltestelle getroffen, der da mit seinem Klemmbrett unterwegs war. Und der sagte, es ist momentan allerdings etwas schwierig, wirklich an die Leute ranzukommen. So, habt ihr an mich noch Fragen? Auch das hört sich nicht so an. Dann gebe ich an Alex, ist jetzt da, ab. Nee, gebe ich nicht, der ist noch gar nicht hier drin. Mumble startet noch. Gut, dann machen wir mit Berlin weiter. FJ. Ja, hallo. Gut, die Dinge zum Unterschriftensammeln könnte ich quasi von dir, Winter, geht es uns ähnlich. Wir sind jetzt immerhin mal über die 700. Ein paar Leute, die wirklich Tipps hätten, wie man besser die Menschen ansprechen kann, sollten mir die vielleicht auch mal sagen. Ich glaube, wir haben jetzt Leute eingestellt, die werden bezahlt auch dafür, dass sie uns unterstützen. Und es ist sehr zäh, wenn man dann auch nicht mal so richtig altbekannt dabei ist und Fragen dann anfangen muss, im Gehirn zu kramen. Da haben wir schon fast ein bisschen, will ich jetzt doch wieder abzublasen, eine Bewerberin hat auch von sich aus gesagt, sich mehr machen. Also das läuft leider auch nicht so gut. Was aber sehr schön war, war die Mary Jane jetzt am Wochenende, glaube ich, eine ganz tolle Veranstaltung mit großer Unterstützung. Da möchte ich einfach nochmal Danke sagen, auch an alle Beteiligten, die jetzt da waren in Berlin, um das zu unterstützen. Hat sowohl für die Unterschriften was gebracht, als auch für die Werbung generell. Und ist auf jeden Fall unsere Zielgruppe. Und das merkt man dann auch, wenn man da unterwegs ist und mit den Leuten redet. Es ist auch eine ganz andere Sache, als wenn man jetzt irgendwo, sage ich mal, auf einem Volksfest mit den Leuten spricht. Das ist schon wirklich toll. Also da nochmal Danke. Ja. Darf ich zum Thema Tipps für Unterschriftensammlung noch was sagen? Wir haben letztes Mal vor einer Woche beim Team Folge F haben wir gesagt, dass wir ein kleines Pad machen, wo wir ein paar Tipps geben. Ich glaube, das ist noch nicht so angekommen, weil da stehen eigentlich richtig gute Tipps drin, die eigentlich meiner Meinung nach auch helfen. Auch viel anders mache ich es auch nicht. Und mein Haupttipp ist, geht in die Parks. In den Parks liegen die Menschen in der Sonne und die einfach ansprechen, die können nicht weglaufen. Da kann man auch abends, wenn man ein bisschen früher Feierabend gemacht hat, sammeln. Ich habe in Leipzig, war eine Mensa, da war direkt ein Park daneben, da haben wir in 2 Stunden 40 Unterschriften zu zweit bekommen. Also es geht da sehr leicht, man muss nur die Leute anschwätzen und dann, wenn ihr, mein Angebot steht auch noch, ich habe meine Telefonnummer schon rumgegeben, wer sie haben will, findet sie auch im Wiki, bei mir auf der Wiki-Seite. Wenn ihr irgendwo seid und ihr wisst nicht, was ihr den Leuten sagen könnt, könnt ihr mich jederzeit anrufen oder zumindest versuchen und ich kann dann vielleicht ein paar Tipps geben, weil es sind eigentlich immer dieselben Antworten von den Menschen und da kann man einfach was, da kann ich auch Standardantworten geben, wo meistens einigermaßen funktionieren. Okay, Dankeschön. Kann das Pad hier kurz verlinkt werden, einfach schnell nochmal in diesem Call? Ganz bestimmt. Ich poste es mal in den Chat vom Pad, dann kannst du es irgendwo an passender Stelle reinmachen. Vielen Dank. So, Dankeschön. Sonstige Fragen an FJ? Dann sind wir jetzt in Brandenburg. Hallo Stefan. Hallo. Ja, wir machen morgen die Landesvorstandssitzung in Beeskow in einem gläsernen Mobil. Und hoffen da Aufmerksamkeit auf uns zu ziehen. Ansonsten haben wir es geschafft, letzte Woche relativ viel Aufmerksamkeit auf uns zu ziehen, was nicht so positiv war. Wir mussten wegen der Äußerung von Herrn Göhle unsere Liste zurückziehen und treten aber weiterhin mit den Direktkandidaten an und sammeln da auch weiter Unterschriften. Und 2 sind auch schon durch und wir hoffen, dass wir das jetzt erfolgreich die anderen auch noch durchkriegen können. Ja, das hört sich ja sehr hoffnungsfroh an. Ich finde das toll, dass ihr sagt, wir machen das zwar so, aber aufgeben tun wir ganz bestimmt nicht. Habt ihr Fragen an Stefan? Ja, habt ihr irgendwie, ihr seid da ganz gut im Sammeln, habe ich mitbekommen. Habt ihr irgendwie, wollt ihr, wenn ihr die Direktkandidaten durch habt, dann noch eure Nachbarländer Berlin und Sachsen, ich kenne mich gar nicht so aus, Thüringen oder was alles in der Nähe ist, auch noch unterstützen? Soweit es Einzelne möglich ist, natürlich sollen die das machen und wir werden dann auch aufrufen. Ja klar, auf alle Fälle. Aber erstmal müssen wir mal gucken, dass wir unsere Direktkandidaten noch durchkriegen. Ja. Okay, Dankeschön. Und damit wären wir bei Bremen. Der Alex ist jetzt da. Komm, mach Bremen und Bund in einem Aufwasch. Okay, vielen Dank. Bin ich zu verstehen? Sehr. Gut, ich bin nämlich nicht zu Hause. Ja, komme ich erst nach Bremen. Wir sammeln Unterstützungsunterschriften. Wir brauchen noch jede Menge und Unterstützung ist gerne gesehen, sowohl in Bremen wie auch im Bremerhaven. Wenn jemand zufällig in der Nähe ist und Zeit und Lust hat zum Sammeln, bitte melden. Ansonsten zum Bundes-PolGF. Ich lerne es nie. Ändere ich gleich wieder. Bundesfolge, ich habe an den BUFO-Sitzungen teilgenommen. Ansonsten war ich wirklich erst mit Kommunalpolitischen beschäftigt, weil wir noch die letzten Ausschusssitzungen hatten und die Stadtverordnetenversammlung vor der Sommerpause. Es brennt ja auch in allen Ecken und Enden. Ich war auf einer Podiumsdiskussion gerade eben noch zum Thema Drogenpolitik im Lande Bremen. Ansonsten ist das Thema Bürgerbeteiligung hier wieder gerade groß im Kommen. Und ich hatte auch tatsächlich hier vor Ort zu kämpfen, beim Unterstützungsunterschriften zu sammeln, mit der Geschichte mit dem Thomas Göde. Denn ich wurde dann direkt danach von vielen Leuten angeschrieben, mit Privatnachrichten, was denn da nicht stimmt, was wir für Leute haben etc. und musste erstmal erklären und so weiter und so fort. Also es hat auch hier in Bremerhaven zumindest Wellen geschlagen, um es mal nett zu formulieren. Wie es in Bremen aussieht, kann ich jetzt gerade nichts sagen, aber es hat uns doch schon einiges gekostet. Ja, danke dir für deinen Bericht. Habt ihr Fragen an Alex? Ja, ich wüsste gerne, wo ihr mit den Unterschriften genau steht. Ich glaube, ihr müsst 438 oder so sammeln. Das ist eine gute Frage. Ich weiß momentan nicht. Wir sammeln momentan, wir haben keine gemeinsamen Infostände. Wir sammeln gerade eher so im privaten Umfeld. Wir müssen zusammen haben um die 40, 50. Also es fehlen wirklich eine ganze Menge. Weil ja, ich glaube, eingetragen waren schon mehr in dem Wiki, Niedersachsen-Wiki. In Bremen, das kann sein, das weiß ich nicht. In Bremerhaven sind wir jedenfalls immer noch schwer am Kämpfen. Ja, ich sag da gleich nochmal was zu. Gut, ein Statement möchte ich noch abgeben, und zwar betrifft das die Marina Kassel, weil es auch bei uns intern eben Kritik gab, dass keiner der PGS auf der Marina Kassel war. Das hat nichts mit politischem Desinteresse oder Ähnlichem zu tun. Aber ich habe auch von vornherein gesagt, für mich ist es sehr schwierig, wenn die nächste Marina so kurz nach der ersten Folge, also im 3-Monats-Abstand und auch die anderen Wochenenden vollgepackt sind, ist es zeitlich einfach nicht zu bewältigen, weil man hat auch noch einen 40-Stunden Hauptjob, in dem man arbeiten darf, man hat private Verpflichtungen plus und hat etc. Also, dass ich nicht auf der Marina war, das hat nichts mit Desinteresse zu tun, das war mir einfach zeitlich nicht einrichtbar, weil ich eben vom DRK eingebunden war. Ja, vielen Dank. An der Stelle sei auch noch zu sagen, wie gesagt, ich habe ja eingangs schon gesagt, Christos ist nicht da, da gibt es einen familiären Notfall. Verzeihung. Das ist tatsächlich eine Sache, die sich schon seit einer ganzen Zeit hinzieht. Da muss er sich eben kümmern und deswegen kann er momentan auch nicht weg und nicht verreisen. Und deswegen hat er auch Arne gebeten, ihn auf der Marina Kassel zu vertreten. Was Arne, soweit ich höre, ja auch sehr gut gemacht hat. Ich denke, da sollten wir dann schon auch einfach mal ein paar Abzüge in der B-Note machen. Es gibt Situationen, da muss man wirklich für andere Leute da sein. So. Ich da kurz noch eine Frage und Hinweis. Also Arne hat das perfekt gemacht. Er wurde auf der Marina auch immer als Christos angesprochen. Also von daher war er da wirklich ein guter Ersatz. Und beim Unterschriftensammeln, speziell bei der Documenta-Infostand, war sehr, sehr, sehr, sehr gute Resonanz. Fast jeder, den ich angesprochen habe, hat unterschrieben. Und keiner hat mich irgendwo auf Skandale oder irgendjemand angesprochen. Okay, vielen Dank für diesen Hinweis. Damit wären wir bei Hamburg. Die tun Dinge. Hessen steht hier auf jeden Fall was von Michael Kittlaus drin. Gibt es jemanden aus Hessen, der das gerne vortragen möchte? Sonst mache ich's. Gut, dann mache ich's. Nach wie vor anfängliche Planungen zur Landtagswahl nächstes Jahr. Viele Takeaways von der Marina letztes Wochenende. Unterstützungsunterschriften für die Landesliste hat jetzt den Zahlen nach etwa Halbzeit. Gedankenpläne, Ausschreibung in Arbeit zum Relaunch der Webseite. An der Stelle kann ich jetzt keine Fragen zulassen, weil niemand da ist, der sie beantworten könnte. Mecklenburg-Vorpommern, ist jemand da? Dann tun ganz kurz, ich habe das ins Pad reingeschrieben, also wer Fragen hat, da kann ich natürlich dann gerne was zu sagen. Wir hatten uns das zur Webseite angeschaut und mal Gedanken dazu gemacht, weil wir noch dieses alte Theme haben und sind da am was ausschreiben und wir schauen uns da so aktuelle Sachen an, wie aus dem Saarland. Wenn jemand von euch da Erfahrungen hat oder irgendwie auch was, auch da gerade dabei ist, das zu machen, kann natürlich immer Bescheid sagen. Das würde uns natürlich auch immer interessieren. Okay, was machst du eigentlich da unten? Ja, noch bin ich kein Vollgas. Nee, aber du bist Themenbeauftragter. Sieh zu, dass du dich nach oben verziehst. Ja, ich mache das so aus dem Off. Ja, das sagen sie alle. Und hinterher sind sie nicht da. Egal. Wir sind jetzt bei Niedersachsen. Ist jemand aus Niedersachsen da? Sonst lese ich es auch wieder vor. Ich würde das gern übernehmen. Dann übernimm das, das doch. Das, was da steht, ist falsch. Gesammelt sind im Moment 988, bestätigt sind 699. Ich weiß nicht, warum hier nicht mit sauberen Zahlen gearbeitet werden kann. Kann dir auch nicht sagen, wer es eingetragen hat. Nein, ist ja auch egal. Aber streich das mal durch, weil es stimmt einfach so nicht. Speziell in Niedersachsen haben wir noch das Problem, dass wir zwei Direktkandidaten haben, die aus Gründen, die ich nicht verstehe, nicht bereit sind einzutragen, wie viel Unterschriften sie für die Landesliste inzwischen gesammelt haben. So, ganz wesentlich ist, dass wir jetzt wirklich mit möglichst zeitnah, mit möglichst aktuellen Zahlen arbeiten können. Ich bin in meinem Wahlkreis durch mit Hilfe von Annette. Wir haben zeitliche Spielräume und sind gerne bereit, auch woanders zu sammeln. Aber da müssen wir einfach genau wissen, wo ist es jetzt aktuell wirklich eng. Wir haben ein bisschen Probleme, oder wir haben auch Kandidaten, die Probleme haben aus Gründen in ihren Wahlkreisen. Die unterstützen wir auch gerne. Und deswegen fragte ich vorhin nach Alexander, nach Bremen, Bremerhaven. Es ist kein Thema, 100 bis 200 Unterschriften für euch zu sammeln. Wir müssen das jetzt wirklich nur möglichst gut abstimmen, weil es gibt auch in Süddeutschland Leute, die bereit sind zu fahren. Die sollen natürlich nicht hier hochkommen. Es ist unheimlich schwierig. Genauso wie wir nicht wissen, was in Schleswig-Holstein ist. Da wird auch nichts eingetragen. Hamburg hat jetzt mal nachgetragen. Also ich möchte dich in Bremen bitten, bring das auf den aktuellen Stand, dass wir wissen. Ich sehe da kein Problem, euch durchzubringen. Um Niedersachsen kümmern wir uns intern erstmal und dann müssen wir schauen. Nochmal, das Wichtigste ist, dass wir wirklich die aktuellen Zahlen haben, damit wir planen können. Okay. Gut, vielen Dank dafür. Habt ihr Fragen an Michael? Und dann sind wir jetzt in in Nordrhein-Westfalen schon wieder. Masch. Ja, danke Astrid, dass du mich nicht überspringst. Wie ich das so häufig tue, es tut mir leid. Es ist einfach wegen dieser roten Farbe. Ja, die triggert dich. Guten Abend zusammen. Da ich keine konkrete Zahl benennen kann, lasse ich es bei der Aussage, wir sammeln weiter UUs. Das Ganze ist etwas zäh. Der Harald war eben hier, der hat vielleicht eine konkrete Zahl nochmal nachgeschaut, der kann mir dann gleich helfen. Heute sind die letzten Unterlagen beim Landeswahlleiter abgegeben worden für die Bundestagswahl, das heißt nicht die Meldung, sondern einzelne Kleinigkeiten, die noch gefehlt haben. Sonst habe ich tatsächlich nichts Besonderes zu vermelden. Ja, vielen Dank. Harald, möchtest du noch Zahlen nachreichen oder macht ihr das nächstes Mal? Machen wir nächstes Mal. Die sind auf jeden Fall zugange. Ich war gestern bei uns in der LGS, da war Vako und Grumpy dabei, sich mit den Zahlen zu beschäftigen und waren beim Zählen und sind auf jeden Fall drauf gekommen, dass die Zahl schon höher ist als bisher angegeben und genaue Zahl dann nächste Woche. Alles klar, vielen Dank. Habt ihr Fragen an Nordrhein-Westfalen? Kurzer Nachsatz von mir, damit kein Missverständnis entsteht. Mir geht es natürlich um die Landesverbände, wo absehbar Schwierigkeiten sind beim Unterschriftensammeln. NRW zählt natürlich nicht dazu. Ihr seid so viele Leute, ihr kriegt das ja in Klammern oder in Anführungsstrichen problemlos hin. Ich gebe das dann mal so weiter. Okay, und nachdem ich es überhaupt nicht mehr erwarten kann, gehen wir jetzt zu Rheinland-Pfalz weiter. Jürgen, erzähl. Bei uns das gleiche Problem wie überall. Wir sammeln auch UUs, hauptsächlich an drei Stellen. Kommendes Wochenende, also jetzt ist Wochenende, gibt es drei Volksfeste, mehr oder drei Sachen, wo man gut sammeln wird und kann. Bedeutet natürlich auch, dass wir da nicht massiv auftreten können, weil wir eigentlich auch nur wenig Piraten haben. Ich sag mal zwei Hände voll, die sammeln. Die bereit sind zu sammeln. So, die richtig sammeln sind eigentlich noch weniger, die es können. Das sagen viele. Wir haben am kommenden Wochenende in Mainz ist großes Volksfest. Da ist Johannisnacht, da ist drei Tage. Dann gibt es in Ludwigshafen Stadtfest. In Koblenz ist ein Nachhaltigkeitstag von der politischen Bildung, der auch hauptsächlich draußen stattfindet an mehreren Ständen und so weiter. Und Ja gut, ich habe geschrieben, an allen drei Orten ist Unterstützung nach außen gern gesehen. Unsere Zahlen bewegen sich noch unter der Hälfte. Also ich denke, wir liegen noch bei 800 zurzeit, die wir gesammelt haben. Aber beglaubigt sind die noch nicht. Okay, vielen Dank. Habt ihr Fragen an Jürgen? Und das hört sich jetzt nicht so an. Und damit wären wir beim Saarland. Ist denn jemand aus dem Saarland anwesend? Ja, der Vorstand ist frisch, dann vermute ich, dass die erstmal schon mal nur Dinge tun. Und damit wären wir bei Sachsen. Ist aus Sachsen jemand da? Auch Sachsen tut Dinge und sammelt Unterstützungsunterschriften. Das haben wir ja eben auch schon von Michi gehört. Damit wären wir bei Sachsen-Anhalt und dem Tensor. Bitteschön. Am liebsten möchte ich eigentlich auch nicht da sein. Aber gut, wir waren zu dritt am Sachsen-Anhalt da in Eisleben. Riesenvolksfest, 3 Stunden unterwegs. Ich habe ungefähr 50 Leute angesprochen. Ich habe genau 0 Unterschriften bekommen. Kann jetzt natürlich auch an mir liegen. Ich habe an anderen Stellen durchaus ein paar gekriegt. Die anderen waren natürlich unendlich erfolgreich, aber in das mathematisch gesehen, in der Summe sind aber trotzdem bloß 10 geworden. Und Volksfeste, weil der Jürgen jetzt gerade sagt, dass da reiche Ernte zu erwarten ist, das war also unsere Erfahrung nicht. Ansonsten, ja, das übliche Business as usual, man könnte es auch noch ein bisschen anders sagen, aber da möchte ich mich jetzt nicht auslassen zu den ganzen Querelen, die immer wieder eine Rolle spielen. IT ist jetzt zumindest ein bisschen auf dem aufsteigenden Ast. Wenn der Bastian heute noch mal 5 Minuten Zeit hat, gestern habe ich ihn ja versetzt, dann wäre es ganz nett, wenn wir dann noch mal kurz schwatzen können über das Thema. Danke. Ja, ich danke dir. Habt ihr Fragen an den Ingolf? Das hört sich nicht so an. Somit wären wir bei Thüringen und den Jan habe ich schon gesehen. Hallo Jan. Hallo. Unterstützungsunterschriftenstand ist heute im Moment, haben wir 521 Bestätigte, 209 Unbestätigte von 1000, also 2000 insgesamt sollten wir heute machen. Ja, ansonsten gibt es heute nichts weiter zu berichten. Okay, vielen Dank. Fragen an Thüringen? Ja, ich hätte noch einen Hinweis, und zwar bräuchte ich mal eine Adresse von Südthüringen, der klingt ja jetzt wie ein Zuhler hier, der Jan. Ich habe noch 5 bei mir in der Schublade liegen, die muss ich irgendwie zustellen, also Kreis Meiningen ganz konkret. Frage einfach mal eine Adresse. Ja, ich schreibe die Adresse von der Landesgeschäftsstelle in den Chat rein, oder direkt bei Thüringen schreibe ich sie hin. Na, wenn ich es auf der Webseite finde, dann ist auch gut. Ja, piraten-thüringen.de. Da ist es schon besser. Gut, schick's morgen raus, danke. Wir haben zu danken. Okay, dann wäre das jetzt auch gelöst. Damit wären wir bei den Themenbeauftragten. Sozialpolitik, der Gernot scheint heute nicht da zu sein. Das sei ihm gegönnt, der ist ja sonst immer da. In der Folge tut er Dinge und damit wären wir jetzt auch schon bei der Energiepolitik und dann sind wir damit bei Michael, der noch fleißig am Tippen ist. Ja, das letzte Wort schreibe ich gleich zu Ende. Soll es positioniert heißen? Ja, ich hätte es noch hinbekommen, aber vielen Dank. Also wir haben ja hier seit längerem diesen Arbeitskreis Stromnetzausbau in Ostfriesland, haben wir ja initiiert mit BI, aber auch NABU und BUND. Die Zusammenarbeit ist zunehmend erfreulich. Neben dem BUND ist jetzt auch der NABU eindeutig positioniert hier gegen diesen übermäßigen Ausbau Wind Offshore und Wind Onshore. Das strahlt auch in die Landesverbände aus. Der Landesvorstand, Vorsitzende vom BUND Niedersachsen, hat sich schon in der Pressemitteilung ganz eindeutig gegen Südlink ausgesprochen. Auch der BUND hält die Südlink-Trasse für überflüssig. Es gab am letzten Wochenende eine Landesmitgliederversammlung, Jahreshauptversammlung. Ich war da auch eingeladen als Vertreter hier vom Regionalverband, aber aus privaten Gründen musste ich woanders hinfahren. Ich werde am nächsten Donnerstag, haben wir das nächste Treffen, dann aber erfahren. Ich denke mal, dass wir hier über diese beiden NGOs, BUND und NABU, Aufmerksamkeit bekommen werden. Ich habe auch angeregt, Vorträge zu halten, auch auf Landesebene bei den beiden NGOs, um mal die Zahlen zu präsentieren, die ja unseren Überlegungen im Bereich der Energiepolitik zugrunde liegen, um da auch gemeinsam dann weitere Positionen aufzubauen. Also ich glaube, dass wir das jetzt bis zur Bundestagswahl noch ausbauen können, und ich hoffe, dass uns das dann auch hilft. Okay, vielen Dank. Habt ihr Fragen an Michael? Damit sind wir dann bei der Landwirtschaft und Annette. Annette, schönen guten Abend. Ja, guten Abend. Ich habe in dem Unabhängigen Bauernblatt, habe ich in der letzten Juni-Ausgabe gelesen von einer Ausstellung, die man in Deutschland weit gestreut zeigen soll. Und zwar geht es da um den Zusammenhang der europäischen Milchwirtschaft und die Auswirkungen auf Milchwirtschaft in Afrika zum Beispiel. Ganz konkret am Beispiel Burkina Faso. Ich habe schon geschrieben, das basiert auf einer Reise, die Milchbauern dorthin gemacht haben, zusammen mit also vom EMB, Miseria, und von German Watch. Und ich möchte gerne das hier zusammen mit ABL und BDM realisieren, um einfach die gemeinsame so wieder Schulterschluss zu suchen mit den Organisation und natürlich auch, das soll wahlwirksam natürlich sein. Vielen, vielen Dank. Gerade alles, was Bauernverbände sind, begeistert mich ja wirklich sehr. Und da bin ich sehr froh, wenn wir da eine gute Verbindung hinbekommen. Hat jemand Fragen? Das hört sich nicht so an. Vielen Dank, Annette. Dann gibt es jetzt einen Sammelaufruf für Datenschutz, Digitalisierung und Netzpolitik. Jemand da? Das hört sich nicht so an. Damit wäre Sebolino dran mit den Finanzen. Ja, die Dinge gehen so voran. Es war viel Bilaterales oder eben zur Klärung einzelner Themen, wo mal was diskutiert wurde. Es gibt ja bisher immer noch keine dazugehörige AG. Ist auch was jetzt kapazitätsmäßig nicht unbedingt Prio 1 hat bei mir. Entsprechend bin ich hier und da bei der AG Geldordnung aktiv und ähnliches. Nach wie vor ist in der Planung, dass wir auch zukünftig noch Veranstaltungen machen zum Thema CDO und Finanzkrise in die Richtung. Aber ansonsten, ja, nichts großartig weiteres Nennenswertes. Tja, vielen Dank. Hat jemand Fragen an Sebolino? Ja. Dann sprich. Also AG Geldordnung, gibt es dort eigentlich einen Koordinator, einen aktiven, oder bist du das vielleicht sogar selbst? Nee, das bin nicht ich. Na, gibt es einen? Es gibt eine aktive Mailingliste. Wer der Koordinator an sich ist, kann ich nicht sagen. Ich würde mich typischerweise dann an Arne wenden, weil der auch mit der aktivste ist. Ja. Gut, also Mailingliste ist wirklich aktiv. Ich lese die ja noch, kriege die auch noch, aber nicht unbedingt produktiv für mich, also im Sinne der politischen Auseinandersetzung. Man sollte mal versuchen, die Leute irgendwo dahin zu lenken, dass sie ihr Fachwissen, was sie ja definitiv haben, und das auf vielleicht schon zu hohem Niveau, mal für ein bisschen politischen Output nutzen. Also das ist ein bisschen mir aus dem Blickfeld geraten. Es gab da mal ein paar Ideen. Wir wollten mal einen Artikel schreiben über Mindestlohn, internationalen Mindestlohn, und das auch mal ein bisschen ökonomisch auseinander dividieren. Es gibt noch ein paar andere Ansätze aus der Vergangenheit, die einfach irgendwo in einem Horizont weggeklappt sind. Und das hätte ich gerne wieder nach vorne geholt. Weil zu diskutieren, wie Banken sich ihr Geld beschaffen, wie sie ihr Geld umschlagen, ja, das können Ökonomen machen. Also im Prinzip von der politischen Aussage her holen wir damit keinen Hund in einem Ofen vor. Ist jetzt nur meine Meinung. Natürlich kann die AG Geldordnung so weitermachen. Ich will denen ja jetzt da nicht reinreden. Also ich würde die AG Geldordnung, und es ist teilweise deckungsgleich, so wie du das siehst, auch eben als Forum zur Diskussion von Theorien zum Thema Vollgeld und Ähnlichem sehen. Ein bisschen strittig wäre jetzt deine Einschätzung, die du machst in Bezug auf auf hohem Niveau. Das genau wie bei dir das Empfinden ist, kann ich das nicht unbedingt beurteilen, wie das Niveau ist, weil es nicht immer verständlich ist. Die meisten wissen schon, was sie tun, aber gut, das nur nebenbei. Ja, okay. Generell würde ich mal sagen, guckt mal in der Koordinatorenkonferenz vorbei und dann eben in der AG selbst. Eventuell klärt sich da dann auch so einiges, wenn man da gemeinsam aufschlägt. Also der Punkt ist, deshalb habe ich noch den Koordinator gefragt, es gibt keine Sitzung mehr der AG Geldordnung, es gibt nur diese Mailingliste und da habe ich jetzt mal mir erlaubt, so eine Bemerkung reinzuschmeißen, kriegst du nicht mal eine Antwort. Ja. Man wird nicht mal als Troll wahrgenommen, ne? Wobei ich das, was ich ja geschrieben habe, nicht unbedingt als Trollerei empfinde, sondern einfach mal als Hinweis, dass wir politisch arbeiten wollen. Es gilt ja genauso für die Wirtschaft. Ja. Da gibt es so viele Themen, die da beackert werden könnten und einfach mal nicht beackert werden. Ja, das ärgert mich ein bisschen. Das glaube ich dir, Ingolf. Der Punkt ist einfach der, so eine AG zu beleben, wird ein bisschen schwierig, wenn sie dann so mittelgradig untot ist. Ne? Aber prinzipiell gesehen ist es so, Koordinatoren werden ja nicht von irgendwem großartig ernannt. Man könnte eventuell gucken, ob man einfach mal einen Termin findet und mal schaut, ob man nicht eine Sitzung zustande kriegt. Eventuell mal den einen oder anderen ansprechen. Schauen wir mal, können wir uns auch noch mal drüber unterhalten. Vielleicht schüttel ich auch einfach unseren Geldpiraten hier in Bayern mal deswegen. Okay, Finanzen. Habt ihr noch Fragen an Sibolino? Dann gehen wir jetzt zu Pavel weiter. Wirtschaft, erzähl. Ja, ich habe ja schon ins Pad geschrieben, also im Augenblick bei mir neben der Arbeit, dann bin ich unterwegs über irgendwelche Liegewiesen. Soll heißen, wir sammeln hier Unterschriften mit absolutem Vorrang. Deswegen jenseits dessen, was auf der Marina Kassel passiert ist, erstmal nichts mit Bundesbezug. Vielleicht zu dem, was gerade angeklungen ist, weil Geldpolitik ist ja nun, der eine sieht das vielleicht in Richtung Finanzen, weil es was mit Geld zu tun hat. Das ist aber am Ende des Tages, glaube ich, gleichermaßen auch letztendlich ein Wirtschaftsthema. Ganz grundsätzlich haben wir, wie es jetzt schon angeklungen ist, natürlich ein Problem, was das Aktivitätsniveau als solches betrifft. Was das Niveau der Diskussion betrifft, haben wir tatsächlich den Punkt dort, glaube ich, dass vieles in einen Bereich läuft, was man vielleicht so ein bisschen als verkopft ansehen kann. Ich will da bewusst nicht von hohem Niveau sprechen, weil wir an einigen Stellen das Problem haben, dass beispielsweise in Argumentationen regelmäßig Zirkelschlüsse und ähnliche Dinge vorkommen. Wir müssen das gerade ziehen, aber das ist tatsächlich, ich glaube, das ist auch bei Sibolino schon klar geworden, im Augenblick tatsächlich ein Ressourcenproblem. Das trifft sozusagen auf beispielsweise Thema Geldordnung zu, aber sicherlich könnten wir auch mehr im Bereich Wirtschaftspolitik tun, wo wir einfach die Leute wieder zusammenholen müssen, die wir ja in der Partei teilweise haben, eventuell dann auch externe noch mit interessieren müssen, damit zu arbeiten, damit wir eben halt tatsächlich eine politische Diskussion hinbekommen, die dann auch Beiträge zu aktuellen Themen liefern vermag. Entschuldigung. Ja, wir hätten es auch so verstanden. Dankeschön, Pavel. Okay, habt ihr Fragen an Pavel? Dann senfe ich einfach noch dazu, dass wir uns darum tatsächlich kümmern können, wenn wir aus dieser UU-Phase raus sind. Ich denke, das ist momentan das, wo wir alle einfach unsere Kräfte gebunden haben. So, damit wären wir bei der Außen- und Sicherheitspolitik und begrüßen einen Gast, der hier selten ist. Umso fröhlicher bin ich, dass du da bist. Hallo Björn. Hallo, hallo. Also zur Ankündigung, ich versuche jetzt wieder öfter hier zu sein. Ich habe jetzt aufgrund eines erfolgreichen Studienabschlusses mein Leben wieder und bin jetzt sozusagen auf Arbeitssuche und arbeite mich jetzt auch ein bisschen in die Piratenpartei zurück und wieder ein. Dazu komme ich dann auch gleich zu dem, was ich auch schon in den letzten Wochen wieder mehr gemacht habe. Und zwar, es gibt ja weiterhin die Arbeitsgruppe Außen- und Sicherheitspolitik, die mich weiterhin massiv unterstützt und die die letzten Jahre eigentlich, würde ich ja sagen, denen ich selbst ein bisschen weniger gemacht habe, sehr aktiv war und das weiterhin ist. Und ich habe jetzt die Zeit genutzt, also was ja in der Zeit so mit der AG passiert ist, ist ja vor allem auch die, das haben ja einige von euch mitbekommen, die Pirate Security Conference, die schon zum dritten Mal, glaube ich, jetzt stattgefunden hat und die mit der Münchner Sicherheitskonferenz in Zusammenarbeit veranstaltet wird, was, wie wir finden, immer noch eine sehr schöne Sache ist und auch sehr viel Aufmerksamkeit erlangt. In letzter Zeit habe ich dann auch sehr wieder selbst ein bisschen was gemacht. Und zwar haben wir auf Anfrage von Paki erst einmal eine Roadmap erarbeitet, wie wir uns denn auf Basis unseres Programms und unseren Vorstellungen ein vereintes Europa versuchen würden, politisch zu erreichen. Das heißt, rein hypothetisch, welche Schritte wären denn dafür notwendig, einen solchen Weg zu gehen? Und da haben wir halt ein entsprechendes Dokument erarbeitet und dem Paki und ich hoffe somit auch den ganzen Bufo zur Verfügung gestellt. Dann habe ich jetzt auf relativ short notice dem Paki eine Übersicht über das Leben und das Wirken von Alexei Nawalny angefertigt, weil der halt für ein Interview angefragt worden ist über dessen Verhaftung in Russland aufgrund der Demonstration, die dort in den letzten Tagen, vor einigen Tagen abgehalten worden ist. Das habe ich ihm zusammengestellt und auch zur Verfügung gestellt und ist wohl auch gut angekommen und hat auch wohl geholfen. Ob und wie dieses Interview wirklich veröffentlicht wird, dann müssen wir doch gucken, ob das dann der Redaktion gefällt, aber ansonsten war das ganz erfolgreich. Ansonsten gab es die Anfrage, das Wahlprogramm Außen- und Sicherheitspolitik zu überarbeiten. Und da habe ich relativ kurz mal drüber geschaut. Das erschien jetzt erstmal okay und ist jetzt auch im Wahlprogramm für die Bundestagswahl drin und enthalten. Ansonsten arbeitet die AG munter weiter. Wir werden jetzt die Sitzung auch wieder mit Blick auf den Wahlkampf wieder mit der höheren Taktung fahren und dann auch wieder öffentlicher einladen, weil das uns auch zugetragen wurde, das könnte durchaus auf Interesse treffen. Demzufolge, wenn ihr Lust und Interesse habt, daran mitzuarbeiten, mitzuhören oder sonstiges, achtet mal drauf, wir werden es auf unserer AG-Mailingliste dann auch entsprechend veröffentlichen. Zuletzt noch eine persönliche Anmerkung, was meine eigene Kandidatur betrifft. Ich werde ja in meinem Heimat-KV Darmstadt wiederum als Direktkandidat antreten. In der Aufstellungsversammlung bin ich gewählt worden, auch wiederum einstimmig, was bei der Anwesenheit relativ weniger Piraten nicht ganz so richtig schwer war. Allerdings läuft das Unterstützungsunterschriften sammeln, was ich parallel auch mit den Hessen-Unterschriften mache, eher schleppend derzeit, weil die Unterstützung aus dem Kreisverband relativ überschaubar ist. Allerdings habe ich mich jetzt mit einem vom Vorstand zusammengeschlossen, mit dem treffe ich mich auch morgen und da werden wir nochmal neue Ideen und Taktiken diesbezüglich ausbaldowern und dann nochmal die letzten paar Wochen nochmal richtig Gas geben und hoffen, dass das dann klappt. Weil ehrlich gesagt, wegen zu wenig Unterstützungsunterschriften nicht antreten können, das wäre mir dann doch peinlich. Also von daher versuche ich das zu vermeiden. Soweit denke ich von mir. Ja, herzlichen Dank an dich. Herzlichen Glückwunsch erstmal für abgeschlossenes Studium und so weiter und so fort. Das war Politikwissenschaften oder so, ne? Genau, ich kann euch jetzt sozusagen ganz wissenschaftlich erklären, was wir alles falsch machen oder so, keine Ahnung. Nee, das war nur ein Scherz. Tatsächlich habe ich Parteienpolitik unter anderem auch gehabt als Schwerpunkt und habe sowas über die Piratenpartei geschrieben. Und ja, jetzt bin ich ein ganz großer Wissenschaftler. Nochmal. Fabelhaft. Das ist durchaus auch an deinen Ausführungen merkbar. Okay, ich habe jetzt im Mumble-Chat eine Wortmeldung, die ich ausnahmsweise nicht übersehen habe. Das ist mal der Harald und dann habe ich von Michael Berndt auch noch eine Wortmeldung. Ziemlich zeitgleich, schlagt euch. Ich fange einfach mal an, weil aus Gründen zu den Unterschriftensammlungen, ich empfehle gerade den Hessen zur Documenta zu fahren und dort Unterschriften zu sammeln. Da sind Leute ohne Ende, die sind alle extrem entspannt und unterschreiben sehr gerne. Sie kommen aus allen Teilen Hessens, sie kommen aus allen Teilen Deutschlands und die Kasseler Piraten hatten auch einen sehr großen Ordner, wo alle 16 Bundesländer bzw. jetzt 15 mit ihren Unterschriftenformularen drin waren und ich sag mal, wenn man da tatsächlich irgendwie 5-6 Stunden jeden Tag Infostand mit im Umfeld sammeln macht, kann man jeden Tag mehrere hundert dort sammeln und hätte quasi innerhalb von 10, 15 Tagen die Unterschriften für ganz Deutschland zusammen. Also das ist einfach eine super Empfehlung. Man kann zwischendurch dann auch noch irgendwas sich bei Documenta angucken und eine ganz geile Geschichte. Spannend eigentlich. Das ist so offensichtlich, dass man da kaum von selbst drauf kommt. Tja, ne? Michael. Ja, nur ganz kurz Hinweis auf Piratenradio und Talkrunden. Björn, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, wahrscheinlich nicht. Wir haben zum BGE so eine Talkrunde gemacht. Es wäre schön, wenn viele Themen dort angesprochen würden. Warum nicht auch Außen- und Sicherheitspolitik? Wenn dir das Format nicht bekannt ist, im Podcast kann man sich diese erste Runde anhören, ein paar Leute zusammenfinden, vorbereiten, so eine Gesprächsrunde könnte, glaube ich, eine ganz spannende Sache sein. Also für sowas bin ich ja grundsätzlich immer zu haben, also feuerfrei von mir aus gerne. Musst du dann aber vorbereiten. Aber du kannst mich da auch gerne nochmal ansprechen, weil wir haben das eben auch sorgfältig vorbereitet gehabt. Können wir gerne machen. Das ist, wie gesagt, für mich kein größeres Problem, da auch was vorzubereiten. Notfalls auch sogar mit Hilfe der AG. Also ich mag sowas, ja. Also gerne. Lass uns darüber nochmal reden. Tut dieses. Das würde mich auch sehr freuen. Okay, dann haben wir Bildung, Forschung, Wissenschaft. Michael ist nicht da, der tut auch Dinge, nehme ich an. Queer, da ist Michael Melter nicht da. Ich weiß aber aus sicherer Quelle, ich bin nämlich in der Twitter-Gruppe von den Queeraten, dass sich da einiges tut, dass die Wahlprüfsteine beantworten, dass die sich auch um CSDs kümmern, dass sie Anfragen beantworten. Die sind also richtig tierisch momentan eingespannt. Das wollte ich nur mal erwähnt haben, weil die ja auch relativ selten da sind. So, Drogen- und Suchtpolitik hat gleichzeitig mit uns Sitzung und ich habe mal wieder verpennt, dem bestenfalls Bescheid zu sagen. Der wird also ein Stockwerk weiter oben sein. Die waren ja auf der Mary Jane am Wochenende, darüber haben wir schon so ein bisschen was gehört. Da scheint es sehr rund gegangen zu sein und das ist sehr zur Freude aller wohl ausgegangen. So, dann habe ich... Ich hätte dazu auch noch eine Ergänzung, wenn ich darf. Aber selbstverständlich. Also vor Ort war die Mary Jane absolut der Hammer. Auch wettermäßig und alles war total super. Dementsprechend war auch die Teilnahme auf jeden Fall sinnvoll. Der Stand war ein bisschen versteckt im Obergeschoss. Trotz allem war da sehr, sehr, sehr reger Besuch. Also die Leute kamen wirklich im Sekunden- bis Minutentakt und speziell Flyer, Aufkleber und alles war sehr begehrt und irgendwo eine ganz tolle Atmosphäre. Was ich allerdings jetzt als Messeexperte sagen muss, und deswegen sage ich das auch hier, ich bin seit 30 Jahren im Messegeschäft, mache das mein Leben lang, bin ein absolut Wahnsinniger in dem Bereich, weil ich früher grundsätzlich bei jeder Messe jeden Gang, um eben alles sehen und wissen zu können. Und bestenfalls hat das irgendwie auch nur durch Zufall, als ich mit ihm hingefahren bin, erfahren und meinte, ach, wenn ich das früher gewusst hätte. Und er hat natürlich in der Vorbereitung die klassischen Fehler gemacht, die jeder macht, der nicht Messe erfahren ist. Und wir hätten sozusagen in der Gesamtwirkung noch ein Vielfaches von erreichen können, wenn wir es einfach anders und besser vorbereitet hätten. Und das ist eben schade, wenn wir Geld für sowas ausgeben, wenn wir schon da sind und eben uns immer mit ganz wenig im Endeffekt von den Möglichkeiten zufrieden geben. Ja, vielen Dank für deine Anmerkung. Jetzt weiß bestenfalls ja von dir, dann erwarten wir nächstes Jahr richtig große Dinge von euch. Ja, wenn andere was machen mit Messe, bitte einfach mich ansprechen. Ich habe da in meinem Leben so viel falsch gemacht, dass ich nichts mehr falsch mache heutzutage. Okay, danke schön. So, als nächster Punkt steht, von wem auch immer da reingeschrieben, Migration und Asyl, bitte um Benennung eines einer Bundesbeauftragten, geschlechtsneutral, Fragezeichen. Das nehmen wir aus diesem Protokoll bitte wieder raus. Wenn also jemand, der Punkt ist, wir haben derzeit keinen Beauftragten, keine Beauftragte für dieses Ressort. Grundsätzlich ist es so, dass Themenbeauftragte vom Bundesvorstand ausgeschrieben werden. Der letzte Beauftragte, den wir dafür hatten, war Christian Reidel, der ist inzwischen ja auch ausgetreten. Davor war es Leonie, die einfach abgesoffen ist wegen der Arbeit. Prinzipiell gesehen, wenn es jemanden gibt, der sich für dieses Thema sehr erwärmt, sehr viel Ahnung davon hat und gerne für die Piratenpartei da arbeiten möchte, dann wäre es vielleicht eine gute Idee, einfach mal den Bundesvorstand anzuschreiben, anstatt einfach nur auf eine Ausschreibung zu warten, weil prinzipiell gesehen kann man ja auch sagen, hallo Freunde, ich bin toll, Initiativbewerbungen sind immer was Schönes. Okay, damit wären wir hier durch und wir sind beim Top 4 Sonstiges. Da ist jetzt noch was von Klickmichi. Du würdest gerne noch im Anschluss an die Sitzung über Unterschriften sammeln sprechen. Das können wir machen. Das bedeutet also, das schieben wir dann tatsächlich auf danach, richtig? Ja, nur nicht, dass gleich alle abhauen, sondern dass man da noch ein bisschen sprechen kann. Vielleicht noch mal ein paar Tipps und auch vielleicht ein bisschen Planung, wo man denn noch helfen kann und wer helfen kann. Okay, ich kann nicht bleiben, aber das heißt also, ich werde sehr wohl davon rennen, aber große Bitte an alle anderen, seid so nett, bleibt einfach ein bisschen da. Vielleicht noch an die Gastzeit, Hilfe für Nürnberg, falls ihr Hilfe braucht, dann kontaktiert bitte mal den Uwe. Ich habe schon ein paar Mal gesagt. Ich habe es schon weitergegeben. Okay, nur dass nicht untergeht wieder. Ja, das zum einen und zum anderen, hier ist ja dann ja auch Kerwa-Zeit, ne? Also das, hier gibt's Kirchweihen ohne Ende und da kann man dann schon Dinge tun. Da müssen wir jetzt nur gucken. Ich wollte mich heute Abend nämlich auch noch über die Termine schmeißen. Okay, dann in Kassel ist Documenta. Ja, das ist von Harald die Anmerkung. Die hatten wir ja schon. Sonst noch Sonstiges? Sami? Ja. Du hattest eben so schnell weitergemacht bei der Themenbeauftragten für die Asyl- und Ausländerfragen. Habt ihr da schon die Marie Kuster gefragt? Die ist in NRW. Sami, da muss der Bundesvorstand fragen oder Marie Kuster schreibt einfach eine Mail an den Bundesvorstand, sagt, in der steht, sie interessiert sich für diese Beauftragung, ob der Bundesvorstand wohl das Vertrauen in sie setzen würde. Weil Themenbeauftragte ernennt der Bundesvorstand. Das ist nichts, was das Team PolGF macht. Ich dachte, du leitest das weiter, aber ich werde mich an die Marie Kuster wenden und ihr das sagen. Alles klar, danke. Ich danke dir, Bastian. Ja, hoffentlich habe ich jetzt den richtigen Knopf. Weil wir unter Sonstiges sind, es wäre sehr schön, wenn du beim Anfang einer Sitzung einfach mal nicht nur loslegst, sondern sagst, jetzt beginnst du mit einem, sagen wir mal, 30-sekündigen Vorlauf. Ach, für dein Radio, ne? Ja, wir haben hier Zuhörer und das ist halt immer etwas schwierig. Da läuft Musik und so. In der Zwischenzeit zum Überbrücken ist es mal relativ schwierig, da reinzuspringen. Es wäre nett, wenn du das hier einfach irgendwo so in die To-Do-Liste packst, dann ist alles wunderbar. Okay, ich verspreche nichts, tue aber alles, okay? Das ist wunderbar. Alles Klärchen, hilf mir mal dran denken. Heute bin ich einfach auch etwas reingehektigt. Gut, damit wären wir bei den Informationen. Es gibt eine Koordinatorenkonferenz, die hat auch eine Webseite, die ist im Pad verlinkt. Wer Dinge braucht oder melden möchte an die Presse- und Social-Media-Teams, möge dann bitte sich eintragen auf der SG-Presseliste, das ist sg-presse@lists.piratenpartei.de. Und damit wären wir beim Team EU-19 Europawahlen. Herr Gaul, bitte ans Telefon und mach's kurz. Ja, ich werde es so kurz machen wie möglich. Ich hatte früher gehofft, dass wir früher dran kommen, egal. Also mal kurz gesagt, wir haben ja wirklich, das ist ja auch schon bekannt gegeben worden, das Team EU-19 für die Europawahlen, weil 2019 steht um die Ecke. Wir gehen jetzt in diese Phase rüber mit dem echten Clan. Es gibt ja auch mittlerweile also auch nochmal eine Konkretisierung der Beauftragten für die entsprechenden Beauftragten für die Europawahlen. Und mich hat dort in diesem Team, was es dort gibt, das losgetroffen, auch dass wir sammeln müssen Ländervertreter. Sprich, wir gehen jetzt wirklich in die echte Planung rein, also Vorbereitung, wann wollen wir was machen, wo wollen wir was machen, sonstiges, Findung von Teams, solchen Dingen. Und ich hatte ja auch schon mal solche Sachen mal rübergegeben, auch über die Vorständeliste, aber leider mittlerweile leider mit wenig Antwortpotenzial. Denkt dran, wir wollen jetzt auch in den Wahlkampf quasi mit vorbereiten und das startet jetzt. Die nächste Sitzung beginnt kommende Woche. Geht bitte in eure Vorstände auch zurück. Denkt drüber nach, wer auch für euch zuständig sein soll, jetzt schon für die Europawahlen in 2019, weil 2 Jahre sind sehr schnell vorbei, wie wir das gerade sehen, auch im Bundestagswahlkampf mit Orga und allem drum und dran. Danke. Ich danke dir. Habt ihr in dieser Hinsicht noch Fragen an den Thomas? Das hört sich nicht so an. Kleiner Hinweis, Thomas, wenn du das da unten reinschreibst, dann kommt das auch erst da unten dran. Wenn du es früher drin haben möchtest, musst du es weiter nach oben schreiben. Da hilft nichts. Das werde ich für das nächste Mal gerne berücksichtigen. Danke dir. Bitteschön. Okay, dann ist hier noch der Hinweis, dass nach der Marina vor der Marina ist, was ja vollkommen richtig ist. Da ist ein Link auf das Marina Kassel Pad für die Slots. Wer also schon Ideen hat für Slots auf der nächsten Marina Kassel, kann das ja schon mal eintragen und so ein bisschen grob eine Idee geben, wie dieser Slot so ablaufen soll, sich gestalten soll. So, hat jetzt noch jemand von euch ein oder zwei Worte von bleibendem Wert? Okay. Thomas? Nur eine Ergänzung, das habe ich vergessen zu erwähnen. Bei dem Team EU-19, da dürfen natürlich auch andere Freiwillige mitmachen, weil das ist nicht sklavisch festgelegt, wer dabei ist. Das wird auch in den Club. Hallo, ich bin da, stell dich vor und du darfst gerne konstruktiv mitarbeiten. Okay. So, damit beende ich diese Sitzung des Team Polgef um 20 Uhr und 58 Minuten. Ich mache meine Aufnahme jetzt aus. Bitte auch alle anderen, die Aufnahmen zu laufen haben, falls das so sein sollte, ihre Aufnahmen ebenfalls auszumachen und wünsche euch allen einen schönen Abend und eine produktive Diskussion zum Thema UU-Sammeln jetzt im Anschluss. Schönen Abend.